Therefore, sind es Notmaßnahmekomitees der südkoreanischen oppositionellen Partei des Volkes, kritisierte am 7. September in seiner Rede im Parlament die Machthaberin Park Geun-hye, die während ihrer Amtszeit als Präsidentin Verbrechen beging. Dies ging aus einer Meldung des südkoreanischen Senders KBS hervor.